أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Heute fangen wir mal mit dem zweiten Teil des Buches. Und zwar das Teil über die Propheten. Wir haben vorher über Allah subhanahu wa ta'ala geredet. Das ist das erste Teil von der Shahada. La ilaha illallah. Und das zweite Teil ist Muhammadun Rasulullah. Wir wollen jetzt auch sehen, was notwendig für die Propheten ist, was möglich und was unmöglich ist in ihrem auf ihren Bezug. Wir haben es nur gesagt, wo amma rusuli alayhim assalam fa yajibu fi haqqihim as-sidq wa al-amanatu wa tabligh ma umiru bi tabligh lil khalq. Er sagt, in Bezug auf die Gesandten Allahs, alayhimus salatu wassalam, ist notwendig Wahrhaftigkeit, Treue und Übermittlung dessen an die Geschöpfe, was ihnen zu übermitteln befohlen ist. Erstmal, liebe Geschwister, wir wollen definieren, wer ist ein Gesandter. الرسول هو إنسان حر ذكر بالغ فطن. Das sind fünf Eigenschaften, sechs Eigenschaften von dem von dem Gesandten. Die erste Eigenschaft: Er ist ein Mensch. Damit werden die Engel und die Jinn ausgeschlossen. Hurrun, er muss frei sein. Zakarun, männlich. Balighun, erwachsen. Fatinun, klug und scharfsinnig. Auha Allahu ilayhi bi shar'in. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm eine Scharia offenbart. Wa amarahu bi tablighihi lil'ibad. Und sie hat ihm befohlen, dass er diese Offenbarung verkündigt. Ob hätte er ein Buch oder also mit Buch oder ohne Buch, das spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle. Das ist die Erklärung von Rasul auf Arabisch. Rasul, Gesandter. Jedoch gibt es noch einen Begriff, und zwar Nabi. Manchmal sagt man Prophet, manchmal sagt man Gesandter. Aber bei der Mehrheit der Gelehrten, es gibt einen Unterschied zwischen Gesandter und Prophet. Der Prophet ist allgemein. Jeder Gesandter ist ein Prophet, aber nicht jeder Prophet ist ein Gesandter. Der Prophet ist ein Mensch, der keine Scharia bekommen hat. Der kein Scharia bekommen hat. Das heißt, er folgt entweder die Scharia von einem anderen Propheten, von einem anderen Gesandten, oder er hat Regeln von Allah subhanahu wa ta'ala offenbart bekommen, aber er wurde nicht befohlen, diese Regeln zu verkündigen. Das gilt nur für ihn. Das ist so die kleine Erklärung von Prophet und von Gesandten. Ich lese inshallah, was Imam Sa'id Khudri geschrieben hat. Er hat geschrieben: قال الإمام عبد القاهر البغدادي والفرق بينهما أي بين النبي والرسول. إمام عبد القادر البغدادي, عبد القاهر البغدادي hat gesagt, der Unterschied zwischen einem Nabi und einem Rasul, zwischen einem Propheten und einem Gesandten, أن النبي من أتاه الوحي من الله عز وجل ونزل عليه الملك بالوحي, والرسول من يأتي بشرع على الابتداء أو بنسخ بعض أحكام الشريعة شريعة من قبله. Er sagt, der Prophet ist jemand, der eine Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat. Und der Gesandte ist eine Person, die eine Scharia bekommen hat. Nicht nur eine Offenbarung, weil Offenbarung kann einfach lauten, es gibt nur Allah und du musst Gutes tun. Und nur ein paar Punkte muss man anhalten. Das kann eine Offenbarung sein. Aber in Scharia ist eine vollständige Gesetzgebung. Und der Gesandte ist eine Person, die eine Gesetzgebung, eine Scharia bekommen hat. Oder sie wurde befohlen, eine Scharia zu ändern. Eine Scharia zu ändern. Zum Beispiel Sayyiduna Isa, der hat nicht eine total neue Scharia gebracht, sondern er hat einfach die Scharia von Sayyiduna Musa geändert. Ein paar Sachen ungültig gemacht und durch andere Sachen ersetzt. Also jetzt sehen wir, welche notwendigen Eigenschaften sollen die Propheten haben. Imam Sanusi hat drei Hauptmerkmale, Haupteigenschaften von dem Prophet, was ein Prophet notwendigerweise haben soll. Und zwar Wahrhaftigkeit, Treue und Übermittlung dessen an die Geschöpfe, was ihnen zu übermitteln befohlen ist. الصدق في دعواهم للرسالة وفيما يبلغون عن الله تعالى وحقيقة الصدق مطابقة الخبر لما في نفس الأمر. الصدق, die Wahrhaftigkeit, das heißt, was sie sagen, entspricht die Sache, was sie sagen, in der Wahrheit. Wenn sie sagen, X wird passieren, dann wird X passieren. Oder wenn sie sagen, X ist schlimm, dann ist es in der Wahrheit schlimm. Das heißt, sie lügen nicht, die Propheten. Die zweite Eigenschaft ist die Treue. وَهِيَ حَفْضُ جَوَارِحِهِمْ الظَّاهِرَ وَالْبَاطِنَ مِنَ الْوُقُوعِ فِي مُحَرَّمٍ أَوْ مَكْرُوهٍ. Die Treue, auf Deutsch, gibt nicht so diese Mehrdeutigkeit des arabischen Wortes, und zwar Al-Amana. Al-Amana ist, dass man etwas bewahrt, was Allah subhanahu wa ta'ala dir anvertraut hat. Und die Erklärung der Amana im Zusammenhang mit den Propheten heißt, dass sie ihre Gliedmaßen sowie ihre Herzen davor bewahren, etwas, was makroh, was verpönt oder verboten ist, zu begehen. Und die dritte Eigenschaft ist die Übermittlung dessen an die Geschöpfe, was ihnen zu übermitteln befohlen ist. Das heißt, alles, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen offenbart hat und sie hat ihnen gesagt, ihr müsst das übermitteln, ihr müsst das rüberbringen, dann es ist unmöglich, dass sie das nicht machen. Alles, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen gegeben hat und ihnen befohlen hat, dass sie das weiterleiten sollen, dann haben die Propheten das getan. Damit, also mit dieser Aussage, wird die Offenbarung ausgeschlossen, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen nicht befohlen hat zu verkünden. Weil der Prophet a.s.w. wusste viel mehr, als er überhaupt verkündet hat. Aber was er verkündet hat, das ist alles, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm befohlen hat zu verkünden. Das heißt, liebe Geschwister, dass viele Wahrheiten, viele Wissenschaften kannte der Prophet a.s.w., aber er wurde nicht befohlen, dass weiter zu leiten. Und der Beweis dafür, liebe Geschwister, zum Beispiel, das ist der Hadith von dem Prophet a.s.w., wo er gesagt hat, wo der Prophet a.s.w. gesagt hat, hätten sie gewusst, was ich weiß, oder hättet ihr gewusst, was ich weiß, dann würdet ihr viel weinen und wenig lachen. Das heißt, er wusste schon viel, unser Prophet a.s.w. Ihm wurde vieles offenbart, aber wir haben gesagt, alles, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm als Botschaft für die Menschheit gegeben hat, hat er den Menschen gebracht. Das sind die drei Haupteigenschaften, liebe Geschwister, die ein Prophet besitzen soll. Sonst ist er kein Prophet. Jetzt kommen wir zu den Eigenschaften, die unmöglich in Bezug auf den Propheten, alaihi wassalatu wassalam. Imam Sanusi sagt, وَيَسْتَحِيلُ فِي حَقِّهِمْ عَلَيْهِ مُصَّلَاتُ وَسَّلَمْ أَضْدَادُ هَذِهِ الصِّفَةِ وهي الكذب والخيانة بفعل شيء مما نهي تحريم أو كراهة أو كتمان شيء مما أمر بتبليغه للخلق. Er sagt, unmöglich ist in Bezug auf sie, عليهم الصلاة والسلام, das Entgegengesetzte von diesen Attributen. Also das Gegenteil von den oben erwähnten Attributen. Nämlich Lüge und Untreue, dadurch, dass sie etwas tun von dem, was ihnen untersagt ist, sei es verboten, haram oder makruh, abgeraten. Ferner, dass sie etwas verbergen, was ihnen den Geschöpfen zu übermitteln befohlen ist. Das heißt, die unmöglichen Eigenschaften in Bezug auf die Propheten, alaihimussalatu wassalam, sind die Gegenteile von den notwendigen Eigenschaften. Wa haqiqatul kadib, al-kadib ist, wenn man etwas sagt, aber die Wahrheit nicht entspricht. Wa al-khiyanatu, untreu, ist in diesem Zusammenhang, dass man etwas tut, was verboten ist oder verpönt ist. Zum Beispiel, dass man Wein trinkt oder Zina macht oder lügt. Das sind verbotene Handlungen, die Propheten nicht machen können. Unmöglich, dass die Propheten sowas machen, denn sonst werden sie untreu gegenüber der Botschaft, was sie eigentlich von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen haben. Jedoch, es gibt hier eine Ausnahme, und zwar die Propheten, die können manchmal Die können manchmal Wir können manchmal Makro-Sachen begehen, aber nicht mit Absicht und nicht aus Lust, sondern sie begehen das, damit sie den Menschen etwas erklären. Also aus, sagen wir mal so, in der heutigen Sprache, aus pädagogischen Gründen. Sie machen etwas, was Makruh ist, aber niemals was etwas verboten, nur damit sie ein Urteil in der Scharia zeigen. Die Propheten sind Ma'sum. Was heißt Ma'sum? Das heißt, sie sind befreit und bewahrt von den Sünden. Seien sie klein oder groß, sei es vor ihrer Gesandtschaft oder nach ihrer Gesandtschaft. Das ist die Hauptmeinung von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Deswegen alles, was im Koran vorkommt, was für die Laien als Sünde zu interpretieren wäre, in Bezug auf die Propheten, muss interpretiert werden, indem man nach den Zusammenhängen schaut und die ganze Geschichte untersucht. Und das beste Buch, was darüber geschrieben wurde, ist das Buch von Imam Qadi Iyad, Al-Shifa. Der hat ein ganz großen Kapitel darüber geschrieben, über die Interpretationen von allen Versen im Koran, die über so diese Scheinsünde erzählen. Und die Antworten auf die Verleugner gegeben, die Propheten auch als Sünder bezeichnen oder jedoch. Ein Punkt, was auch wichtig ist und was Imam Sanusi nicht erwähnt hat, aber was Imam Sheikh Foda in seiner Kommentierung erwähnt hat, ist die Dummheit. Ein Prophet, alayhi salatu wassalam, kann niemals dumm oder verrückt sein. Es ist unmöglich in Bezug auf die Propheten. Und Qadi Iyad hat auch überliefert, dass in Bezug auf die Propheten gibt es oder ist es unmöglich, dass sie schwere Krankheiten, also unter schweren Krankheiten leiden, was ihnen unter den Menschen verpönt macht. Also, sie werden krank, ja, aber Krankheiten, was unter den Menschen verpönt sind und was Abneigung bei den Menschen gegenüber diesen Propheten bringen, ist auch unmöglich in Bezug auf die Propheten. Jetzt kommen wir zu den möglichen Sachen. ويجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام ما هو في الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص من مراتبهم العالية كالمرض ونحوه. Er sagt, möglich ist in Bezug auf sie, عليهم الصلاة والسلام, was zu den menschlichen Akzidenzien gehört, sofern es nicht ihre hohe Würde beeinträchtigt, wie zum Beispiel Krankheit und Ähnliches. يجوز عقلا وشرعا عليهم الصلاة والسلام ما هو من الأعراض أي الصفات الحية المتجددة وتجوز على الرسل الصفات البشرية التي لا تؤدي لنقص ودناء في مراتبهم العالية عند الله كالمرض الخفيف كالحمى والصداع also sie können normale Krankheiten auch haben Fieber Kopfschmerzen und ähnliches Das ist das Mögliche in Bezug auf die Propheten insgesamt. Das heißt, alle menschlichen Eigenschaften, was den Rang, was den hohen Rang der Propheten nicht beeinträchtigt, ist möglich in Bezug auf sie. Das heißt, sie können auch lachen, Spaß haben, Freude haben, traurig sein. Alles, was menschlich ist. وأما برهان وجوب صدقهم عليهم الصلاة والسلام فلأنهم لو لم يصدقوا للزم الكذب في خيره في خبره تعالى لتصديقه لهم بالمعجزة النازلة منزلة قوله تعالى صدق عبدي في كل ما يبلغني عنه. Der Beweis für die Notwendigkeit ihrer Wahrhaftigkeit ist, dass, wenn sie nicht wahrhaftig wären, Allah subhanahu wa ta'ala hätte, indem er subhanahu wa ta'ala ihre Wahrhaftigkeit durch Wunder bestätigt hat, welche das Wort Allahs subhanahu wa ta'ala vertreten, mein Diener ist in allem, was er von mir verkündigt, wahrhaftig. Das heißt, wenn der Prophet kommt und er sagt, mir wurde offenbart, dass ich euch das und das und das sage. Also wenn der Gesandte das tut, dann sagen die Menschen, okay, bring uns einen Beweis. Und er bringt ein Wunder. Dieser Wunder ist die Vertretung von dem Satz, mein Diener ist in allem, was er von mir verkündigt, wahrhaftig. Das ist die Vertretung von dieser Aussage. Hätten die Propheten, gelogen und hätten sie trotzdem Wunder gemacht, dann wäre in diesem Fall, wal'iyadu billah, dass Allah subhanahu wa ta'ala dann hätte Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Fall sie, also ihre Lüge, mit einem Wunder bestätigt. Und das ist unmöglich in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala, weil wir schon mal gesehen haben, welche Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala gebühren, und die Lüge gebührt Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Was ist ein Wunder, liebe Geschwister? Die Gelehrten haben eine Definition für Wunder gegeben, also Mu'jiza. حقيقة المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة. Wunder ist eine unnatürliche oder ungewöhnliche Sache, die mit Herausforderung verbunden ist und die keiner widerlegen kann. Das heißt, ein Mu'jiza ist eine Handlung, was anormal ist, übernatürlich ist und was zusammenhängt mit der Herausforderung. Das heißt, der Täter, in diesem Fall der Gesandte, sagt, ihr könnt diese Handlung oder diese Sache nicht nachahmen. Ihr könntet sie nicht widersprechen, ihr könntet sie nicht widerlegen. Zum Beispiel, der Prophet a.s. hat Koran als Wunder. Und dieses Wunder ist eine Herausforderung eigentlich für die ganze Menschheit. Also, Allah subhanahu wa ta'ala fordert heraus, die Menschen mit den Wundern seiner Propheten. Und die dritte Bedingung, dass sie unwiderlegbar ist. Also diese Handlung ist unwiderlegbar. Zum Beispiel Sayyiduna Musa a.s., als er die Schlange also aus dem Stab entstehen gelassen hat, dann es war unmöglich in diesem Fall, dass zum Beispiel die Zauberer Macht über diese Schlangen bekommen, sodass dass ihre Zauberei die Schlangen gewinnen hätte. Oder dass als Sayyiduna Musa a.s. das Meer gespalten hat, dass die Zauberer von Pharao das Meer wieder normal gebracht hätten. Das ist unmöglich in Bezug auf Wunder in sich. Wunder ist unwiderlegbar und es ist immer eine Herausforderung. Und geschieht nur von Propheten in diesem mit diesen Bedingungen. Es gibt noch andere Sachen, was wir inshallah noch behandeln werden in diesem Zusammenhang. Die anderen Wundertaten, zum Beispiel Karama, Istidraj, Ibtila und so weiter, die sind auch übernatürliche Handlungen, aber bei denen fällen diese Bedingungen, was wir bei den Propheten gesehen haben. Zum Beispiel die Karama, Wundertat, was bei den Muslimen geschieht. Hier amrun khariqun lil adati, ghayru maqrunin bida'wa an-nubuwati wala muqaddimatun lah. Die Wundertaten der Muslime, besonders der Awliya und der Engel, ist eine übernatürliche Sache, aber sie hängt nicht zusammen mit der Behauptung vom Prophetentum und es ist auch nicht ein Zeichen des Prophetentums. Das heißt, eine Person kann niemals behaupten, sie wäre Prophet und sie ist kein Prophet eigentlich und sie würde Wunder haben. Das ist unmöglich in unserer Aqida. Niemals. Ein Lügner, ein falscher Prophet kann niemals Wunder bringen. Niemals. Jemand, der behauptet, er wäre Prophet, kann niemals Wunder machen. Aber jemand, der behauptet, er wäre Gott, er kann Wunder machen. Zum Beispiel Pharao, er hat behauptet, ich bin Gott. Der Antichrist, der kommen wird, er sagt, ich bin Gott. Die Gelehrten haben gesagt, die Weisheit darunter, die normalen Menschen, also mit Verstand, die können nicht unterscheiden zwischen falschen und richtigen Propheten nur durch die Wunder. Aber der normale Verstandbesitzende kann schon unterscheiden zwischen einem Geschöpf und einem Gott. Pharao konnte man besiegen und widerlegen. Der Antichrist kann man, wenn man ein guter Gläubiger ist, erkennen, dass er ein falscher kein Gott ist. Man sieht bei ihm die Eigenschaften der Geschöpfe. Dann gibt es andere Arten von Wundertaten. Ist al-Istidraj. Das sind die Wundertaten, was die Nicht-Muslime machen. Aber mit der Bedingung, diese sollen nicht behaupten, sie wären Propheten. Weil in dem Moment, wo jemand behauptet, er wäre Prophet, dann ist in diesem Fall unmöglich, dass er Wunder macht. Aber Leute, die das nicht behaupten, bei den anderen Anhängern der Kufr-Religionen, die können sowas machen. Und das ist eine Verführung für sie von Allah subhanahu wa ta'ala, weil sie die Wahrheit verdrehen wollen und die Wahrheit nicht akzeptieren wollen, dann lässt Allah subhanahu wa ta'ala sie machen, was sie wollen. Und er lässt manchmal Wunder bei ihnen geschehen, damit er ihnen nochmal in die Irre bringt. Und es gibt die Wundertaten, aber die als Erniedrigung sind und als Schande sind, Ihana. Und das geschieht für diejenigen, die behaupten, sie wären Propheten. Aber nicht, was sie wollen, passiert, sondern das Gegenteil. Zum Beispiel bei Musaylim al-Kadhdhab, dieser falsche Prophet Zeit von dem Propheten Aristoteles. Er hat gesagt, ich werde mal im Brunnen spucken und das Wasser wird süß sein, süßer sein. Als er gespuckt hat, das Wasser ist noch bitterer geworden, ist sauer geworden. Hier ist ein Wundertat, ja, aber das ist das Gegenteil, was diese Person gewollt hat. Diese Wundertat ist von Allah, aber als Erniedrigung, damit man zeigt, dass er wirklich kein Prophet ist. Als Schande für diese Person. Und die letzte Sache, die Magie, also Zauberei, ist in unserer Aqida keine übernatürliche Sache, sondern es ist eine Wissenschaft. Eine Wissenschaft, die von Ursachen und Wirkungen abhängt. Also eine Wissenschaft, was man lernen kann. Es ist keine übernatürliche Sache. Wenn man Zauberei lernt, dann kann man zaubern. Imam Sanusi sagte, وَأَمَّا بُرْهَانُ وُجُوبِ الْأَمَانَةِ لَهُمْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَلِأَنَّهُمْ لَوْ خَانُوا بِفِعْلِ مُحَرَّمٍ أَوْ مَكْرُوهٍ لَنْقَلَبَ الْمُحَرَّمُ أَوْ الْمَكْرُوهُ طَاعَةً فِي حَقِّهِمْ لأن الله تعالى أمرنا بالاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم ولا يأمر الله تعالى بفعل محرم ولا مكروه وهذا بعينه هو برهان وجوب الثالث. Er sagt, der Beweis für die Notwendigkeit ihrer Treue, عليهم الصلاة والسلام, ist, dass, wenn sie sich untreu zeigten, indem sie eine verbotene oder eine Makro-Handlung begingen, das Verbotene und das Abgeratene durch sie, alayhi salatu wassalam, dann eine fromme Tat würde. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat uns befohlen, sie in ihren Worten und Taten nachzuahmen, und Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt nicht, eine verbotene oder eine abgeratene Handlung zu begehen. Eben dasselbe ist der Beweis für das dritte Attribut, und zwar, dass sie alles überbringen, was Allah ihnen zu überbringen gegeben hat. Das heißt, sie können niemals untreu gegenüber der Botschaft sein. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns sagt, wir sollen den Propheten nachahmen und wir sollen alles, was sie gemacht haben, auch machen. Und würden sie etwas Verbotenes oder Abgeratenes begehen, dann wäre in diesem Fall, wal'iyadu billah, als ob Allah subhanahu wa ta'ala uns sagt, macht diese verbotene Sachen und macht diese Makro-Sachen. Deswegen ist es unmöglich im Verstand, sowohl im Koran und Sunna, dass die Propheten alayhi salatu wassalam untreu gegenüber der Botschaft handeln. Und dasselbe ist auch das Beweis für das dritte Attribut. وأما دليل جواز الأعراض البشرية عليهم فمشاهدة وقوعها بهم إما لتعظيم أجورهم أو للتشريع أو للتسلي عن الدنيا أو للتنبيه لخسة قدرها عند الله تعالى وعدم رضاه بها دار جزاء للأنبياء والأولياء باعتبار أحوالهم فيها عليهم الصلاة والسلام. أزاك der Beweis für die Möglichkeit der menschlichen Akzidenzen, der menschlichen Eigenschaften in Bezug auf diese, also auf die Propheten, عليهم الصلاة والسلام, ist die Wahrnehmung ihres Vorhandenseins bei ihnen. Das findet statt, entweder um ihren Lohn größer zu machen bei Allah subhanahu wa ta'ala, oder um eine Richtschnur für die Menschen zu geben, oder um sie von dem Weltlichen abzulenken, oder um sie darauf hinzuweisen, dass das Weltliche in den Augen Allah subhanahu wa ta'ala, hier ist nicht gemeint, die Augen subhanahu wa ta'ala, verächtlich ist und dass er an der Welt nicht gefallen hat als dem Ort, wo seine Propheten und seine Auliya ihren Lohn gewinnen. Alles, indem man ihre Lebensumstände in der Welt ins Auge fasst. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns die Propheten als, als Beispiele und als Vorbild gesandt. Aber diese Propheten sind auch Menschen wie wir. Und sie haben auch menschliche Eigenschaften wie wir. Aber es hat eine Weisheit, warum diese Propheten auch unter menschlichen Akzidenzen leben. Also, dass sie krank werden, auch Freude haben, traurig sein, Leid haben und so weiter. Der erste Grund, warum sie das auch haben, ist die Vermehrung ihrer Löhne bei Allah subhanahu wa ta'ala. Denn je mehr sie gelitten haben und standhaft waren, desto werden sie von Allah subhanahu wa ta'ala belohnt. Zweite Sache ist für die Gesetzgebung. Weil zum Beispiel hätte der Prophet a.s. nicht krank gewesen, dann hätte er uns nicht gezeigt, wie wir beten, wenn wir krank werden, wie wir fasten, wie wir Hajj machen, wie wir überhaupt handeln als Kranken. Hätte der Prophet a.s. manchmal Sachen nicht vergessen, dann würden die Muslime nicht wissen, was sollen sie denn machen, wenn sie etwas beim Gebet vergessen oder etwas beim Fasten vergessen oder etwas bei dem Vertrag schließen vergessen. Also die Vergessenheit und diese menschlichen Eigenschaften dienen auch zu der Gesetzgebung, zu der Offenbarung von der Scharia. Dritte Weisheit, die Erleichterung der Menschen durch die Beispiele von den Propheten. Der Fromme, wenn er sieht, wie ein Prophet gelebt hat, was für Leid er erlitten hat, was für Probleme auch gehabt hat, dann wird man erleichtert. Dann der Fromme wird erleichtert, wenn er das sieht bei den Propheten. Er sagt, ja, schau mal, das waren die Nächsten zu Allah subhanahu wa ta'ala und die haben auch ein schweres Leben gehabt. Es ist auch für mich normal, dass ich auch ein schweres Leben habe. Sie waren die Beliebsten unter den Geschöpfen, trotzdem haben sie schwere Zeiten gehabt. Es soll für mich auch kein Problem sein, schwere Zeiten in meinem Leben zu haben. Weil das Leben ist sowieso vergänglich. Und der vierte Punkt, damit Allah subhanahu wa ta'ala uns zeigt, wie oder welchen Rang hat die Dunya überhaupt bei ihm. Dass die Dunya, dass diesseits nichts bei Allah subhanahu wa ta'ala kostet. Sie hat null Wert bei Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, wie der Prophet a.s. überliefert hat, er würde kein Schluck Wasser dem Kuffar geben, wenn diese Dunya diesseits irgendeinen Wert hätte. Man sieht, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala seine Propheten in dieser Dunya auch manchmal in schweren Zeiten eingesetzt hat. Zum Beispiel, die hatten auch Zeiten, wo sie arm waren, nichts hatten, Hunger hatten, Krieg hatten. Das soll alles uns sagen, dass diese ganzen Umstände, das sind nichts, weil die Dunya ist auch Nichts. Das ist, die hat null Wert bei Allah subhanahu wa ta'ala. Die hat absolut null Wert. Deswegen soll der Mensch nicht an der Dunya festhalten. Der soll die Dunya durchreisen, aber nicht in die Dunya nach den Schätzen suchen. Auf jeden Fall, liebe Geschwister, wir haben jetzt das zweite Teil durchgemacht, und zwar das Teil über die Propheten, was ihnen notwendig, was notwendig in ihrem Bezug ist, was möglich in ihrem Bezug ist und was unmöglich in ihrem Bezug ist. Und Imam Sanusi redet er immer noch, er wird noch mehr über La ilaha illallah Muhammad Rasulullah reden. Aber das werde ich mal nicht machen, weil vieles wird einfach wiederholt. Er gibt einfach eine Zusammenfassung von was wir vorher gemacht haben. Deswegen mache ich nur bis zu diesem Punkt, was die Kommentierung betrifft. Das nächste Buch, was wir inshallah lesen werden, heißt Talbihul Mughtarin. Das Buch ist von Imam Sha'rani. Und er redet über die Eigenschaften von den Salafus Salihin. Viele Eigenschaften, was die ersten Generationen hatten. Und das ist eine sehr gute Einführung in Tasawuf. Also der gibt ein gutes Bild von Tasawuf, wenn man Tasawuf als Charaktereigenschaft erklärt. Weil man sagt, Tasawuf ist Charaktereigenschaft. Wer mehr Charaktereigenschaft hat, der hat dich in Tasawuf übertroffen. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.